Drei im Gefecht gefallene Soldaten, doch Verteidigungsminister Jung, CDU, weist den Begriff Krieg nach wie vor zurück. Der CDU-Politiker sagt dem ARD-Fernsehen: Wir haben einmal Sicherheit herzustellen und dies gegebenenfalls auch im Kampf. Wer uns angreift, muss wissen, dass er auch bekämpft wird. Allerdings auch vermitteln, schützen und helfen. Das heißt, die zweite Komponente unserer Strategie der vernetzten Sicherheit, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Wir sind dort keine Besatzer, sondern wir sind da, um die Sicherheit auch der Bundesrepublik Deutschland zu festigen und zu wahren, indem wir dort dem Terrorismus entgegentreten. Ziel des Einsatzes ist nach den Worten Jungs, die afghanische Armee und Polizei in die Lage zu versetzen, allein für Sicherheit zu sorgen. Diesem Ziel dienten entsprechende Ausbildungsprogramme der internationalen Gemeinschaft. Auch gestern waren die Deutschen im Raum Kunduz gemeinsam mit afghanischen Kräften unterwegs. Wenn es darum geht, Angriffe der Taliban zurückzuschlagen, ist die Bundeswehr bislang dennoch meist auf eigene Fähigkeiten angewiesen. Die Truppe, so der Minister, verfüge über die dazu notwendigen Reserven. Sie müssen einen Radius von 25 Kilometer um Kunduz ziehen. Und dort haben wir ein sehr kritisches Gebiet, auch ein Gebiet noch im Nordwesten Afghanistans. Aber Sie müssen sehen, der Norden Afghanistans ist überhalb mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Es konzentriert sich auf dieses Gebiet. Ich habe den Eindruck, es hat etwas damit zu tun, natürlich mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen am 20. August. Und es soll auch Wirkung in die deutsche Öffentlichkeit erzielt werden. In Bundeswehrkreisen wird überlegt, wie auf die veränderte Lage reagiert werden kann. Von mehr Schutz und besserer Bewaffnung ist die Rede. Aber auch dies ist keine Überlebensgarantie. Die gestern gefallenen Soldaten kamen in einem gepanzerten Fuchstransport ums Leben. Das Fahrzeug stürzte bei einem Ausweichmanöver in einen Fluss. Ebenfalls im ARD-Fernsehen bekräftigte der Wehrbeauftragte des Bundestages Robbe die neue Qualität der Auseinandersetzung. Die Soldaten sind jetzt in stundenlangen Feuergefechten verwickelt. Sie werden angegriffen, aber sie wehren sich auch. Sie schießen zurück. Und das bedeutet natürlich auch eine erhöhte Gefahr. Die drei letzten Opfer, die wir zu beklagen haben, die gestern gefallen sind, sind ein bitterer Beleg für diese verschärfte, andere, neue Qualität in Kunduz. Die Bundeswehr forderte im Laufe des gestrigen Gefechts amerikanische Luftunterstützung an, nicht zum ersten Mal. Bislang verlief diese Unterstützung offenkundig ohne die andernorts am Hindukusch zu beklagenden sogenannten Kollateralschäden unter der Zivilbevölkerung. Geschehe solches im deutschen Mandatsgebiet im Norden des Landes, wäre der bislang weitgehend intakte gute Ruf der Bundeswehr gefährdet. Auch deshalb fordert der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium Schmidt, CSU, eigene Mittel der Luftunterstützung. Ich denke trotzdem, dass die afghanische Unterstützung in Afghanistan gut ist, dass wir schon darauf uns ausrichten sollten, dass wir eine entsprechende Fähigkeit auch mit eigenen Kräften darstellen können. Der SPD-Politiker Robbe beklagte derweil das mangelnde Interesse und eine mangelnde Unterstützung der Soldaten hierzulande. Hier stehe die Politik in der Pflicht. Dies beginne mit einer Wortwahl, die der Einsatzrealität gerecht werde. Ich kann zumindest nachvollziehen, wenn die Soldaten mir sagen, hier werden keine Brunnen mehr gebaut. Wir meinen, dass dies ein kriegsähnlicher Zustand ist. Und ich kann da nicht widersprechen. Das ist auch eine Anerkennung dessen, was die Soldatinnen und Soldaten in Kunduz leisten. Jeder, der versucht, da drum herum zu reden, der suggeriert zumindest gegenüber den Soldaten, dass er etwas verharmlost oder dass er etwas kleinredet. Das sollte man nicht machen. Neben den Befürwortern der deutschen Afghanistan-Mission melden sich seit gestern verstärkt auch die Kritiker zu Wort. Gysi von der Linkspartei und der grüne Bundestagsabgeordnete Ströbele forderten den sofortigen Abzug der Bundeswehr.